Kundgabe 5457. Empfangen durch Bertha Dudde am 7. und 8.8.1952. Erweckungswelle in der Endzeit. Eine große geistige Erweckungswelle geht über die Erde. Denn das Ende ist nahe. Und in der letzten Zeit sollen noch viele Seelen gewonnen werden für das geistige Reich. Die Liebe Gottes ist unendlich und hilft überall nach, wo die Menschen kraftlos sind, weil sie ohne Liebe leben. Der Gnadenstrom Gottes fließt unentwegt den Menschen zu. Und wo nur ein Herz sich öffnet, um diesen Gnadenstrom aufzunehmen, wird die Kraft Gottes offenbar. Und der Mensch legt Zeugnis ab von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Und darum wird überall das Wort Gottes verkündet, das aber erst dann wirkungsvoll sein wird an den Menschen, wenn ein vom Geist Gottes erfüllter Mensch es predigt, der den Worten Leben gibt und darum auch die Zuhörer sich berührt fühlen. Und solche vom Geist Gottes erfüllte Prediger wird es immer mehr geben in der letzten Zeit. Und also diese sind erweckt worden. In jeder Weise offenbart sich der Herr des Himmels und der Erde. Durch vieler Menschen Mund spricht er, doch immer erst dann, wenn eine geistige Erweckung vorangegangen ist. Dann aber treibt der Geist im Menschen diesen zu eifriger Tätigkeit an für Gott und sein Reich. Im gleichen Maße aber wirket auch der Gegner Gottes, und sein Bemühen ist das Gleiche, die Menschen reden zu lassen für sich, damit die Finsternis verbreitet wird und Gott an seiner Macht verlieren soll. Die Menschheit lebt in verwirrtem Denken. Sie hat keine Unterscheidungsgabe mehr. Sie nimmt an und verwirft, völlig willkürlich, denn sie ist unfähig, Wahrheit als Wahrheit und Irrtum als Irrtum zu erkennen. Und diese Unfähigkeit nützt der Gegner Gottes, indem er die Wahrheit zu durchsetzen sucht mit Irrtum. Wo nun göttliche Offenbarungen zur Erde geleitet werden, wo der Geist Gottes in einem Menschen wirken kann, dort ist die reine Wahrheit, und dieser erfährt auch den Schutz dessen, der sich dadurch offenbaren will. Es kann der Gegner nur dort einwirken, wo das Wahrheitsverlangen nicht vorherrscht, wo also Gott als die ewige Wahrheit selbst nicht an erster Stelle steht, oder wo noch erdgebundene Gedanken hervortreten, wo der Geist Gottes nicht unbeschränkt herrschen kann im Menschen. Dann tritt er zurück, und die feindliche Macht gewinnt Einfluss auf die Gedanken des Menschen, der aber glaubt, vom Geist Gottes belehrt zu werden. Dann kann auch nicht gesprochen werden von geistiger Erweckung. Dann war vielleicht der Wille vorhanden, doch er tat nicht, was erforderlich ist, um dem Geist in sich das Leben zu geben. Viele Menschen wollen Gott sprechen hören, und Gott neigt sich auch liebevoll denen zu, die sein Wort zu hören begehren. Doch ob sie seine Stimme zu hören vermögen, das hängt von der Gestaltung der Seele ab, die das geistige Ohr ist für die Stimme Gottes. Der Wille, Gottes Wort zu hören, kann aber auch den Verstand anregen, göttliche Worte zu formen, was nicht zu verurteilen ist, da dann der menschliche Wille nichts wider Göttliches denken wird. Doch Gottes Wort ist es nicht, was der menschliche Verstand gebärt. Andererseits aber kann ein Mensch in tiefem Verlangen stehen nach Gottes Wort und erfüllt von diesem Verlangen ihn hören, ohne dass er es weiß, dass Gott selbst es ist, der aus ihm spricht. Er dient dann unbewusst als ein Geweckter des Herrn. Und er spricht die Wahrheit, weil sein Verlangen danach auch gleichzeitig Verlangen ist nach Gott, das er jederzeit erfüllt. Die Erweckungen in der letzten Zeit vor dem Ende werden besonders dort hervortreten, wo die Verkündigung des Evangeliums als inneres Bedürfnis empfunden wird. Dort wirket der Geist im Menschen schon und er äußert sich dann auch offensichtlich, indem bei dem Menschen nun eine ungewöhnliche Begabung zutage tritt. Jedoch nur während des Dienstes für Gott und sein Reich. Dann wird ein Mensch ohne besondere Rednergabe gute Reden führen können. Ein Mensch ohne besonderes Vorwissen wird aufschlussreiche Erklärungen zu geben vermögen. Fließend wird er antworten können, so er befragt wird, über geistige Dinge. Der Geist Gottes wird sichtlich wirken. Der Mensch wird zu den Geweckten gehören, die sich lebendig einsetzen für das Wort Gottes, weil sie von innen heraus angetrieben werden durch den Geist, der unaufhörlich dränget zum Vatergeist, der stets den göttlichen Willen dem Menschen offenbart und ihn drängt zur Ausführung. Diese Art der Erweckung wird besonders in Gemeinden zum Vorschein kommen, wo das Verlangen vorherrscht, Gottes Wort zu hören, und Gott daher durch einen Menschen zu der Gemeinde spricht. Und die Gemeinde wird hören auf diesen Menschen, weil das Wirken Gottes an ihm offensichtlich ist. Sein Reden aber wird sein, als rede er selbst. Es wird nichts Unnatürliches dabei zutage treten, wenngleich sich Fähigkeiten zeigen, die ihm sonst nicht eigen sind. Doch er spricht nicht medial. Er spricht nicht automatisch. Also er ist nicht gezwungen, zu reden, indem sich in seinem Munde Worte formen, unbeeinflusst vom Verstand. Ein solches Kundgeben kann auch stattfinden, ist aber nicht als Erweckung des Geistes anzusehen. Es ist vielmehr eine Besitzergreifung des menschlichen Willens durch ein Wesen, das sich kundtun will. Bei der rechten Erweckung erleuchtet gleichsam der Geist den Verstand des Menschen. Er richtet sein Denken recht. Und daher kann der Mensch lebendig sprechen zu seinen Zuhörern, nicht wie ein Automat, der Wort für Wort hervorstößt und eine fremde Kraft erkennen lässt, die aus ihm spricht. Ist diese Kraft böse, so kann sie großen Schaden anrichten. Ist sie gut, so können auch die geistigen Ergebnisse gut sein. Doch sie dürfen niemals so bewertet werden wie das Geistwirken Gottes im Menschen, das eine so helle Durchstrahlung mit göttlicher Liebekraft ist, die sich als erhöhtes Wissen und großer Arbeitseifer für Gott und sein Reich erkenntlich macht. Dies also gilt vom Verkünden des göttlichen Evangeliums in der Gemeinde, dem in der Endzeit besondere Beachtung geschenkt werden soll. Es kann aber auch der Geist Gottes sich äußern in der Stille. Er kann einen einzelnen Menschen belehren und ihm ein Wissen zuführen, das seine Bestimmung hat. Dann ist der Geist Gottes im Menschen gleichfalls erweckt worden durch den Menschen selbst. Und auch mit einer solchen Erweckung ist eine Mission verbunden. Das Wissen, das der Mensch nun entgegennimmt, soll weitergeleitet werden. Denn es soll das Evangelium in aller Reinheit verbreitet werden, mit göttlicher Unterstützung. Gott selbst nimmt sich der Menschen an, denen das Evangelium in verbildeter Form dargeboten wurde und die darum keinen rechten Glauben mehr haben, der ihnen aber wiedergegeben werden soll durch das Zuleiten der reinen Wahrheit. Zu diesen im Geist erweckten Menschen spricht Gott direkt. Sie vernehmen seine Ansprache in sich, gleich klaren gedanklichen Worten. Sie nehmen eindrucksvolle Belehrungen entgegen mit der Bestimmung, diese den Menschen weiterzugeben. Es spricht also Gott zu allen Menschen durch jene, doch wieder nicht so, dass der Mensch als Sprechform für Gott dienet, sondern er nach dem Empfangen des göttlichen Wortes seinen Willen selbst tätig werden lassen muss, das göttliche Wort weiterzuleiten. Dieses Geistwirken ist insofern bedeutungsvoll, als dass wieder ein Fundament gegründet wird, dass die Menschen in die Grundwahrheiten eingeführt werden, dass Gott selbst die Menschheit belehret und somit jeder Zweifel widerlegt, jeder Irrtum aufgedeckt und jede falsche Auslegung berichtigt wird. Also den Menschen das reine Evangelium verkündet wird, von Gott selbst, empfangen durch einen Menschen, in dem sein Geist wirken kann und festgehalten durch dessen Willen, Gott und den Menschen zu dienen. Geisterweckte Menschen werden stets mit Eifer und Überzeugung Gott dienen, und das in verschiedener Weise. Stets also ist der Geist aus Gott in ihnen tätig, der ihr Denken und Wollen recht leitet, der ihnen ungewöhnliche Kraft vermittelt und sie ernsthaft für das Reich Gottes arbeiten lässet. Und solche Erweckungen werden häufig sein in der Endzeit. Doch wo dies möglich ist, tritt der Geist Gottes ungewöhnlich in Erscheinung, weil seine Liebe und Weisheit erkennt, was der Menschheit dienet, zu ihrem Heil. Und er kennt seine Knechte und weiset ihnen die Arbeit zu, die zu leisten sie fähig sind. Er wirket in der Öffentlichkeit wie in der Stille. Nach seinem weisen Ermessen besetzet er die Ämter mit denen, die sie wohl zu verwalten vermögen. Und verschieden sind auch die Aufträge, die er seinen Knechten gibt. Doch alle arbeiten für sein Reich und dienen ihm. Und eines jeden Arbeit wird gesegnet sein. Amen.